haben wir nur Trümmer. Hinterlassenschaften vergangener Generationen. Irgendwo zwischen Bauskeletten und Restaurationsversuch wandeln wir. In dem Wissen, wir werden die Letzten sein. Mit einem Lächeln lassen wir die Bemühungen um. In dem Wissen, es wird nichts bleiben. Unseren Lebensstandard nehmen wir nicht mit. Postapokalyptisch ist der neue Trend. Irgendwo zwischen Gleichgültigkeit und Müllbergen kultivieren wir Wahnsinn und Magie. Irgendwo zwischen Kapitalismus und Konsum streuen wir den verlorenen Glitzer. Suchen wir nicht mehr das Leben, das uns verweigert bleibt. Irgendwo tanzen wir weiter auf dem Schlachtfeld der letzten Generation. Irgendwo tanzen wir. Solange die Musik weiterläuft, merkt vielleicht niemand. Vor den Toren unserer Welt der Tag anbricht.